sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Medienspiegel beginnen wir mit einem Artikel aus der Graswurzelrevolution zur Datenspeicherung bei der Polizei und einem Erfahrungsbericht hierzu. Wie wir weitermachen, wie ermittelt wird von der Polizei bei Nazis. Und zwar nehmen wir hier einen Artikel oder stellen euch hier einen Artikel vor aus dem Neuen Deutschland. Dieser heißt Schwarze Erdlöcher. Also es geht um Nazi-Waffendepots. Dann positives Thema, und zwar aus den Blättern für deutsche und internationale Politik. Hier stellen wir euch den Artikel Eine Verfassung für alle. Danke Tunesien vor Evia. Und der Energiewende zuwenden mit zwei Artikeln. Einmal aus der Analyse und Kritik und von dem Internetportal Telepolis. Evia nach Gronde schauen zu der Urananreicherungsanlage dort, die ja verkauft werden soll. Wir kommen jetzt zu unserem ersten Artikel, und zwar Datenspeicherung bei der Polizei, ein Erfahrungsbericht. Diesen Artikel findet ihr gleich auf der zweiten Seite der Graswurzel und wurde verfasst von einer Atomkraftgegnerin. Vor einiger Zeit habe ich beschlossen, in Erfahrung zu bringen, was die verschiedenen Polizeibehörden über mich speichern. Ich habe ein Auskunftsersuchen gestellt. Dabei gab es einige interessante Entdeckungen und Erfahrungen. Folge 1, Fingerabdrücke beim BKA. Neulich im Polizeipräsidium. Die Polizei hat mich, wahrscheinlich mal wieder rechtswidrig, mitgenommen, aufs Präsidium verschleppt. Sie möchte mich erkennungsdienstlich behandeln, das heißt Fotos machen, Personenbeschreibung anfertigen und Fingerabdrücke nehmen. Wenn ich nicht mitmache, gewaltsam. Erkennungsdienstliche Misshandlung würde es oft besser treffen. Ich habe keine Lust, sie versuchen mich zu überreden und meinen, ich könne die Daten ja hinterher löschen lassen, wenn es rechtswidrig wäre. Da muss ich laut lachen. 2 Jahre zuvor. Casto, ich werde in Gewahrsam genommen und erkennungsdienstlich behandelt. Begründung, ich hätte die falschen Vorbilder. Ich bin also einfach mit Leuten, die Polizei nicht mag, zusammen unterwegs. Gegen diese polizeiliche Maßnahme lege ich Widerspruch ein. Ein halbes Jahr später erhalte ich tatsächlich einen Bescheid, in dem die Bundespolizei die Anordnung zur erkennungsdienstlichen Maßnahme aufhebt und verspricht, alle erhobenen Daten zu löschen. Die Polizei löscht was? Pustekuchen. Nach dem Bescheid stelle ich diverse Auskunftsersuchen, unter anderem an Bundespolizei und Bundeskriminalamt. Sowohl bei der Bundespolizei als auch beim Bundeskriminalamt und Landeskriminalamt Hessen sind die Daten noch gespeichert. Ich weise schriftlich auf den Bescheid der Bundespolizei zur Löschung der Daten hin. Tatsächlich entschuldigt sich die Bundespolizei bei mir und dankt mir für den Hinweis auf den Fehler in ihrer Arbeit. Zitat: Solche Hinweise helfen uns, die Qualität unserer Arbeit zu verbessern. Sie behaupten, die Daten zu löschen. Ob das mittlerweile passiert ist, weiß ich nicht. Fakt ist, die Daten wurden von der Bundespolizei ans BKA weitergeleitet und das hat sie gespeichert in der Verbunddatei Erkennungsdienst, in einer Kriminalakte in der Zentraldatei Bundeskriminalamtsaktennachweis und im automatisierten Fingerabdruck-Identifizierungssystem, wie sie mir mitteilen. Ich denke, die Fingerabdrücke sind rechtswidrig erhoben, also müssen sie die doch löschen und beantrage die Löschung. Die Antwort? Die beim BKA nach § 2 Absatz 4 Nummer 1 BKAG vorhandenen erkennungsdienlichen Daten, Unterlagen, werden dann so lange vorgehalten, bis die datenerhebende Stelle ihre Beteiligung an der Speicherung der Daten in der Verbunddatei Erkennungsdienst aufgibt und die Aussonderungsprüfung zu keiner kriminalpolizeilichen Prognose führt, die die Aufrechterhaltung der Speicherung und die Aufbewahrung der Unterlagen rechtfertigt. Das BKA hätte jetzt die Daten von der Bundespolizei übernommen und da weitere Erkenntnisse über mich beim BKA vorliegen, steht eine Löschung der ED-Unterlagen beim Bundeskriminalamt zum jetzigen Zeitpunkt nicht an. Sie sind wiederholt wegen verschiedener Straftaten polizeilich in Erscheinung getreten. Übersetzt: Das BKA will meine Daten nicht löschen und interessiert sich nicht die Bohne dafür, ob sie rechtswidrig gewonnen wurden. Es meint wohl, meine kriminalpolizeiliche Prognose würde die weitere Datenspeicherung rechtfertigen. Die weitere Speicherung von Daten, die sie nie bekommen hätten, hätte die Polizei rechtmäßig gehandelt. Ich bin wegen verschiedener Straftaten polizeilich in Erscheinung getreten. Hört sich schlimm an, oder? Real heißt das, die Polizei hat versucht, mir verschiedene Straftaten anzuhängen und Ermittlungsverfahren eingeleitet. Verurteilt wurde ich nie. Also rechtfertigt die Polizei die weitere Speicherung von meinen Fingerabdrücken und Fotos damit, dass sie versucht hat, mir bei verschiedenen Gelegenheiten Straftaten anzuhängen. So funktioniert der Rechtsstaat. Ich schalte den Bundesdatenschutzbeauftragten ein. Mehr als 2 Jahre nach meinem Widerspruch gegen die erkennungsdienstliche Behandlung erhalte ich schließlich Post. Angeblich seien die Daten aus der erkennungsdienstlichen Behandlung beim Bundeskriminalamt gelöscht worden. Ob das tatsächlich passiert ist, weiß ich nicht. Ich bezweifle es. Trotzdem würde ich allen weiterempfehlen, Auskunftsersuchen an die Behörden zu stellen. Unterhaltsam ist es in jedem Fall. Thank you. nächstes stellen wir euch einen Artikel vom Freitag, den 4. April vor, aus dem Neuen Deutschland. Dieser heißt Schwarze Erdlöcher. Vor allem Nazi vergrabene Waffen sind noch lange kein Anlass für Ermittlungen in Richtung Rechtsterrorismus. Sonntag für Sonntag werden in Deutschland schwere Verbrechen aufgeklärt. Im Tatort-Fernsehkrimi. Da sind die Ermittler top. Wenn es um Rechtsterrorismus geht, sieht die Wirklichkeit anders aus. Der 25. Mai 2008 war ein Sonntag. Also Tatortzeit. Noch bevor das TV-Ermittlerteam Tomalla und Wuttke auf den ARD-Bildschirm auftauchte, gab es in Bayreuth einen echten Krimi. Der ging für einen Michael Krause tödlich aus. Der Mann war zwei Polizisten aufgefallen, weil er sich an einem Fahrrad zu schaffen machte. Statt seinen Ausweis zu zeigen, zog er eine Walter-Pistole, schoss, verletzte einen Uniformierten schwer. Dessen Kollege traf Krause mehrmals in die Brust. Der floh dennoch, um sich dann mit einem Schuss in den Rachen selbst zu töten. Die Ermittler fanden am Tatort Krauses Tasche mit einer selbst gebastelten Waffe, mit Munition und Einbruchswerkzeug. Rätsel gaben verschlüsselte Lagepläne auf. Sie wiesen auf geheime Erddepots in den Wäldern von Sachsen, Thüringen, Brandenburg, Bayern und in Österreich hin. Schon im August 2008 wurden die Ermittlungen eingestellt. Der wohnungslose Krause, geboren in Berlin, Betonbauer von Beruf, sei ein durchgeknallter Typ, weil krank gewesen. Nun ist er tot. Fall erledigt. Die Kripo Bayreuth hat anderes zu tun. Erledigt? Man hatte zu dem Zeitpunkt nicht die geringste Ahnung, wo Krauses geheime Depots waren, was er darin versteckt hatte, für wen er sie angelegt hat. Ein Zufall half beim Entschlüsseln der kodierten Angaben. Es konnten, so bestätigte nun auch die Bundesregierung in einer Antwort auf die Anfrage der Abgeordneten Martina Renner von der Linksfraktion, 30 Depots lokalisiert werden. Zwei Depots hatte Michael Krause selbst bereits aufgelöst. Fünf weitere wurden bis heute nicht aufgefunden. Woher weiß man, dass er sie selbst aufgelöst hat? Und was lag in den anderen Löchern? In einigen Depots wurden neben Bekleidungsstücken, Campingausrüstungen, CDs mit Volksmusik, Kfz-Kennzeichen, auch Patronen, ein Lauf 7,65 mm, Handgranaten, Sprengbehälter, Zeitzünder und eine Gaspistole sichergestellt. An anderer Stelle werden dann die Schusswaffen erwähnt. Also fand man offenbar mehrere. Welche? Wo stammen sie her? Wurden sie eingesetzt? Martina Renner schaut zwar nicht so oft Tatort-Krimis, doch als Innenexpertin und langjährige linke Obfrau im Thüringer NSU-Untersuchungsausschuss weiß sie auch so, die richtigen Fragen zu stellen. Wo lebte Krause? Wovon lebte Krause? Welche Sprengstoffe fand man? Gewerbliche, militärische oder selbst hergestellte? Wer baute die Bomben und Sprengvorrichtungen? Woher hatte Krause die entsprechenden Kenntnisse und Fertigkeiten, um damit umzugehen? Hat man DNA-Spuren festgestellt? Gibt es Fingerabdrücke? Hatte man Treffer bei deren Abgleich in Dateien? Wo waren die Kfz-Kennzeichen gelagert? Welche Erkenntnisse hat man hinsichtlich der gefundenen Feindnamenslisten? Man hat sich nicht einmal die Mühe gemacht, herauszufinden, ob Michael Krause einen Führerschein besaß. Und bei den aufgeführten Feindnamen handele es sich um Personen, die persönliche Bezüge zu Michael Krause hatten. Was ist damit wohl gemeint? Meistgebrauchte Floskel der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor. Dennoch versucht man vehement, jeden Gedanken an eine Verbindung zwischen Krause und dem nationalsozialistischen Untergrund als absurd abzutun. Da gäbe es nichts, das hätten Ermittlungen der besonderen Aufbauorganisation Trio der Soko Bosporus des Landeskriminalamtes Bayern und des Bundeskriminalamtes bereits im September 2009 ergeben. September 2009? Das war über 2 Jahre vor dem Auffliegen der NSU-Terrorzelle. Offenbar ist seitdem nichts mehr ermittelt worden. Und wer sagt, dass der NSU die einzige Neonazi-Terrorzelle in diesem Lande ist? Es gibt zahlreiche sogenannte Anfasser für weitere Ermittlungen. Beispiel: 8 Krause-Depots wurden im Bereich der Polizeidirektion Saalfeld, also in einem Gebiet gefunden, das als Hochburg militanter Neonazis gilt. Einige der Thüringer Neonazis haben enge Kontakte zu Kameraden in Oberösterreich. Das wurde deutlich, als dort bei Wels unlängst das Objekt 21 ausgehoben wurde. Es laufen Prozesse, auch deutsche Neonazis müssen sich verantworten. In Wels war Krause 2006 bei einer Fahrzeugkontrolle mit mehreren Äxten, Messern und einer selbstgebauten Gasdruckpistole erwischt worden. Jahre später hob man in Wels 2 der Krause-Depots aus. Doch der Bundesregierung liegen zu Ermittlungen in Österreich keine Erkenntnisse vor. Egal, was die Innenbehörden behaupten, Ländergrenzen schützen Neonazis offensichtlich noch immer vor Strafverfolgung, meint Renner. Bleibt die Frage: Ist Michael Krause einfach nur ein geistig Verwirrter, wie Polizei und Staatsanwaltschaft meinen, oder hat er tatsächlich etwas mit Rechtsextremismus zu tun? Man weiß, dass Krause im Januar 2007 bei der Zulassung in Plauen den rechten Arm gereckt und Heil Hitler gerufen hat. Bei einer von den Berliner SPD 2007 organisierten Reise zur Sicherheitskonferenz in München wurde er wegen rechter Äußerungen aus dem Bus geworfen. Interessanterweise hat dann offenbar doch irgendjemand tiefer gegraben in Sachen Krause und ist bei der Stasi-Unterlagenbehörde fündig geworden. Die Abteilung 20 der MFS Bezirksverwaltung Berlin hatte Michael Krause in einer Kartei NPD-Mitglieder in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin-West als Mitglied der Jungnationaldemokraten erfasst. Ungeachtet dessen ist in der Antwort auf Renners Anfrage zu lesen, Hinweise auf Kontakte des Michael Krause zu rechtsradikalen Kreisen sind der Bundesregierung nicht bekannt. Im Dezember 2011, also einem Monat nach Auffliegen der NSU-Terrorzelle, schien es so, als würde sich der Generalbundesanwalt für den Fall Krause interessieren. Er forderte die Akten an, verpasste allen bisher involvierten Behörden einen Maulkorb und äußerte sich selbst trotz beharrlicher ND-Nachfragen mit keiner Silbe. Vor einigen Wochen jedoch empörte sich die Bundesanwaltschaft über das fortgesetzte mediale Bohren. Schließlich habe man mit dem Fall Krause nicht das Geringste zu tun. Das sah man noch am Mittwoch bei der Polizei in Bayreuth anders. Dort ist man noch immer an die vom Generalbundesanwalt verkündete Schweigepflicht gebunden. Doch auch sonst hätte man nichts mitzuteilen, denn eine Aufarbeitung des Altfalls erfolgt nicht. Blätter für deutsche und internationale Politik sind ein etwa 100-seitiges Buch, das monatlich herauskommt. Und aus dieser Zeitschrift wollen wir euch die kurze Kolumne vorstellen und diese heißt Eine Verfassung für alle. Danke, Tunesien. Überall in der arabischen Welt geschehen dieser Tage bedeutsame Dinge. Manche gewaltsam, manche friedlich, manche auf ein einzelnes Land begrenzt, etliche in einer Reihe unterschiedlicher Länder zugleich. Die Geschichte wird sich dieser Tage erinnern und so manchen denkwürdigen Vorgang verzeichnen. Krieg und Verhandlungen um Syrien etwa oder die quer durch die Levante gespannten salafistischen Takfiri-Netzwerke gegen unreine Muslime, der Übersetzer. Die palästinensisch-israelischen Gespräche, die anhaltende Dominanz des Militärs in Ägypten oder den langsamen Wandel in Libyen und im Jemen. Als wichtigstes, wahrhaft historisches Geschehen ist allerdings die Verabschiedung der neuen Verfassung Tunesiens durch die nationale konstituierende Versammlung des Landes am 27. Januar 2014 zu werten. Dieser Vorgang hat enorme Bedeutung für die gesamte arabische Welt. Zum ersten Mal in der ganzen neueren oder älteren Geschichte verständigen sich die einfachen Bürgerinnen und Bürger einer arabischen Gesellschaft durch einen Konsultationsprozess, der nach bedeutsamen Debatten und Kompromissen zu einem glaubwürdigen nationalen Konsens führt über den Gehalt ihrer Verfassung. Tunesien war übrigens das erste arabische Land, das überhaupt eine eigene, 1861 in Kraft getretene Verfassung für sich entwarf, das tunesische Staatsgesetz. Da passt es, dass dieses Land sich jetzt als erstes der Region im Gefolge einer Volkserhebung, die eine alteingesessene autokratische Regierung beseitigte, eine echte, legitime Verfassung gab. Meine Vorstellung war schon immer, es würde, wenn auch nur ein einziges arabisches Land aus sich heraus eine glaubwürdige pluralistische Demokratie zustande brächte, diese Erfahrung andere Gesellschaften ermutigen, dem Beispiel eines solchen historischen Sprungs nach vorn zu folgen. Jetzt haben wir, Tunesien und seinem Volk sei Dank, diese erste verfasste Demokratie der arabischen Welt, geboren in einem chaotischen, geradezu erratischen Prozess. Die gewählten Mitglieder der nationalen konstituierenden Versammlung Tunesiens brauchten 2 Jahre und 3 Monate, bis ihr Werk vollendet war. Es bedurfte 3er Entwürfe, bis der Höhepunkt, der Augenblick des Konsens, erreicht war. Den Weg dorthin kennzeichneten heftige Auseinandersetzungen und schließlich Kompromisse über so gut wie jede erdenkliche Frage von öffentlichem oder privatem Interesse. Eben deshalb, weil die Mitglieder der Versammlung und viele interessierte Tunesier jeden Entwurf Wort für Wort erörtert haben, genießt die schließlich verabschiedete Fassung im Volk ein für die arabische Welt präzedenzloses Maß an Legitimität. Historisch ist das Dokument aber auch deshalb zu nennen, weil es einen nationalen Konsens über die wichtigsten und umstrittensten Themen kodifiziert, die Geist und Identität arabischer Gesellschaften prägen. Arabismus, Islam, Geschlecht, das Verhältnis von Militär und Zivilgesellschaft, Rechte des Einzelnen, Umgang mit Minderheiten, Gewaltenteilung und andere Fragen dieses Kalibers, die nie zuvor in der Öffentlichkeit arabischer Länder so ernsthaft und glaubwürdig erörtert worden waren. Geist und Buchstabe dieser Verfassung werden auf Jahre hinaus Gegenstand der Debatte bleiben, wie es bei jedem derartigen Dokument der Fall sein sollte, dem ja in einer jeden Gesellschaft zumindest 4 wichtige Funktionen zukommen. Es bringt die Grundwerte der Bürgerschaft zum Ausdruck, es festigt ihre kollektive Identität, es steckt den Rahmen der Staatstätigkeit ab, sowohl die Reichweite als auch die Grenzen der öffentlichen Gewalten, es bekräftigt die Gleichberechtigung jedes einzelnen Bürgers und stellt gleichzeitig Verfahren bereit, die garantieren sollen, dass diese Rechte wahrgenommen und geschützt werden. Keine andere Verfassung, selbst in den historischen Pionierländern der Demokratie wie den Vereinigten Staaten, Frankreich oder der Schweiz, war so anspruchsvoll wie diese tunesische Verfassung in ihrem Beharren darauf, die rechtliche Gleichstellung, die gemeinsamen Werte und Identitäten aller Bürger von Anfang an zu vereinbaren. Statt 100 Jahre oder länger zu warten, bis auch Frauen- und Minderheitenwahl und andere Bürgerrechte eingeräumt werden. So fordert die tunesische Verfassung beispielsweise Frauenparität in gewählten öffentlichen Gremien, während sie gleichzeitig die allgemeinen Freiheiten und Rechte aller Bürger verankert, was keine der westlichen Demokratien auf einer vergleichbaren Stufe ihrer Verfassungsentwicklung getan hat. Einige unscharf formulierte Passagen ermöglichen es, dass in mehreren Artikeln der neuen Verfassung die Herzensanliegen unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen berücksichtigt sind. So heißt es da etwa: Tunesien ist ein freier, unabhängiger und souveräner Staat. Der Islam ist seine Religion, Arabisch seine Sprache und es wird als Republik regiert. Es heißt aber auch: Tunesien ist ein Staat zivilen Zuschnitts, gegründet auf Bürgerschaftlichkeit, den Willen des Volkes und dem Primat des Rechts. Die Verfassung lässt im Zelt der Nation bewusst auch für solche Tunesier Raum, die, wie die Berber oder die jüdischen Bürger des Landes, weder arabisch noch islamisch sind, während sie zugleich die mehrheitlich arabisch-islamische Identität der Gesellschaft bekräftigt und das Verhältnis von Religion und Rechtsstaatlichkeit in der Schwebe lässt. Bewusst unscharf gehaltene Formulierungen, wie die zitierten, sind wichtig, weil sie die Ergebnisse jahrelanger intensiver Debatten bündeln, aus denen am Ende ein Konsens aller Beteiligten hervorging. Es bleibt viel zu tun in Tunesien, um dieses Dokument und seine Grundsätze in die Praxis umzusetzen und auch zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen, die unter der sozialökonomischen Stagnation der letzten 3 Jahre leiden. Fürs Erste allerdings sollten wir in der arabischen Welt Tunis und das tunesische Volk zu seiner großen Errungenschaft beglückwünschen und ihm danken. Wir müssen diesem Beispiel folgen und ebenfalls den gesunden Menschenverstand und den Mut aufbringen, in jene anziehende, doch den meisten Arabern immer noch verschlossene Welt vernünftiger Staatlichkeit aufzubrechen. Einer Staatlichkeit, deren Verankerung die Herrschaft des Rechts, Bürgerschaftlichkeit und gute Regierungsführung gewährleisten. Eine glaubwürdige Verfassungspraxis ist es, die sie zusammenhält. esta canción. Es la canción desesperada que late en mi corazón. Wenden wir uns unserem Thema Energiewende zu und hier zu einem Artikel, der die Zahlen vergleicht der letzten Jahre, wie die Photovoltaik ausgebaut wurde und ja, zu einem sehr pessimistischen Ergebnis kommt, nämlich dass die Energiewende im Endeffekt bereits jetzt schon von der Großen Koalition ja platt gemacht wurde. Und diesen Artikel stellen wir euch zuerst vor. Er wird zu einem kämpferischen Artikel aus der Analyse oder optimistischen Artikel aus der Analyse und Kritik kommen. Sinkflug statt Ausbau. Photovoltaikmarkt ist 2014 bisher um ein weiteres Drittel geschrumpft. Jetzt kommt die Windkraft an die Reihe. Der Photovoltaikboom ist vorbei. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Zubau in den ersten Monaten dieses Jahres um mehr als ein Drittel gesunken. Im Januar und Februar 2014 um insgesamt 38%. Im Januar und Februar 303 Megawatt statt 486 Megawatt im gleichen Zeitraum 2013. Dabei lag der Zubau mit 3304 Megawatt auch schon 2013 um mehr als 50% unter den 7604 Megawatt von 2012. Gehen die Installationszahlen weiter in dem Tempo abwärts, dann wird sogar der politisch vorgegebene Zubaukorridor von 2500 bis 3500 Megawatt unterboten werden. Einziger Trost für den Neuanlagenbetreiber bleibt dann, dass die monatliche Absenkung der Einspeisevergütung da nicht mehr ganz so hoch ausfällt. Nach Angaben des Bundesverbandes Solarwirtschaft BSW waren vor allem Photovoltaikanlagen höherer Leistungsklassen betroffen. Die installierte Leistung von PV-Anlagen, also Photovoltaikanlagen über 10 Kilowatt Leistung, sank schon 2013 um 30%. Bei den Solarkraftwerken im Megawattbereich waren es 64% weniger Neubau, weil sie teilweise schon ganz aus der EEG-Vergütung herausgefallen sind. Der BSW, also Bundesverband Solarwirtschaft, fordert deshalb unter anderem, dass die Vergütung sich wieder realistisch am technologischen Fortschritt orientieren soll. Denn wenn die Preise für neue Solarstromanlagen in den letzten beiden Jahren um ein Viertel gesunken sind, wurde die Einspeisevergütung im gleichen Zeitraum halbiert. Damit fiel sie doppelt so schnell wie die Anlagenpreise. Doch nach einem Einhalt der Politik sieht es im Moment so gar nicht aus. Bei den Gesprächen Anfang dieses Jahres einigte sich die GroKo, also die Große Koalition, mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer stattdessen darauf, nach der Photovoltaik nur noch die Windkraft unwirtschaftlicher zu machen, indem Anlagen an günstigen Standorten weniger Vergütung für ihren Strom bekommen sollen, anstatt dass Anlagen an windmäßig ungünstigeren Standorten mehr bekommen. Außerdem soll die Nutzung von selbst erzeugtem Strom dann mit der neuen Eigenstromsteuer belegt werden. Nur Bestandsanlagen, die der Eigenversorger vor dem 1. August 2014 selbst betrieben zur Eigenversorgung genutzt hat, bleiben dem neuen EEG-Entwurf zufolge von der Umlage befreit. Zumindest diese Schutzregelung soll dann ohne Unterschiede für alle Erzeugungsarten gelten. Kommen wir zu dem Artikel aus der Analyse und Kritik. Dieser Artikel erschien in der Analyse und Kritik von Mitte März. Von daher wird hier noch mobilisiert für die Demonstration am 22. März. Diese ist natürlich schon vorbei, aber auf die Demo am 10. Mai wollen wir euch hinweisen. Ein gutes Jahr für Energiekämpfe. Konzerne, EU und Bundesregierung bremsen die Stromwende. Bürgerwindpark, Solargenossenschaft und neue Stadtwerke. Viele kleine Energiewenden haben die vier großen Energiekonzerne E.ON, RWE, Vattenfall und EnBW in den letzten 15 Jahren kräftig aufgemischt. Mit den Reformvorschlägen des neuen Wirtschafts- und Energieministers Sigmar Gabriel für ein erneuerbares Energiegesetz EEG 2.0 drohen die Ansätze einer dezentralisierten, auf erneuerbare Energie basierenden Stromversorgung massiv geschwächt zu werden. Ob Deutschland seine AKWs durch Wind und Sonne ersetzt oder durch neue Kohlekraftwerke, ist keineswegs entschieden. Die Energiewende, genau genommen die Stromwende, ist ein erster kleiner Schritt zur Abkehr vom Fossilismus in Europa. Einen dezentralisierten, von einer breiten Akteursbasis, Genossenschaften, Stadtwerken, Bauern, Hausbesitzerinnen etc. getragenen Prozess gibt es bisher nur in wenigen Ländern, vor allem in Dänemark und Deutschland. Hier unterscheidet sich der Ausbau der erneuerbaren Energien von anderen europäischen Ländern, in denen die etablierten fossilistischen Energiekonzerne auch den Markt der Erneuerbaren dominieren. 2013 wurde ein Viertel des deutschen Stroms erneuerbar erzeugt. Die großen vier haben daran nur einen marginalen Anteil. Wenn sich die Ausbaugeschwindigkeit nicht verlangsamt, könnten sich ihre marktbeherrschende Stellung schon Anfang der 2020er Jahre verlieren. Die Erneuerbaren würden dann bereits die Hälfte des Strommarktes ausmachen. Der Angriff auf die Stromwende kommt geballt aus mehreren Richtungen. Der EU-Wettbewerbskommissar Almunia hat ein Prüfverfahren gegen das EEG eingeleitet, begründet einerseits mit den äußerst großzügigen Befreiungen vor allem großer Konzerne von der EEG-Umlage, andererseits, und dieser Aspekt ist höchst problematisch, weil er die garantierte Einspeisevergütung als unerlaubte Beihilfe ansieht und sie durch den Zwang zur Direktvermarktung und Ausschreibverfahren ersetzt haben will, während in diesem Punkt Übereinstimmung mit Gabriels Entwurf für ein EEG 2.0 besteht, hat der sozialdemokratische Wirtschafts- und Energieminister bereits in der Regierungserklärung angekündigt, die Ausnahmen für die Industrie beibehalten zu wollen. Strafverfahren gegen Industrierabatte. Der erste Versuch, die Energiewende über Brüssel auszubremsen, ging schief. Im Jahr 2001 legten Preußen Elektra Beschwerde gegen das EEG ein. Brüssel entschied jedoch, das Erneuerbare Energiegesetz EEG ist keine unerlaubte Beihilfe. Im Jahr 2012, ein Jahr vor der Springer-Kampagne um Energiearmut und Strompreisabzocke, weitete die schwarz-gelbe Regierung die EEG-Befreiung massiv aus. Seitdem ist die Liste der befreiten Unternehmen stetig gewachsen. Insgesamt wurden die deutsche Industrie dadurch im letzten Jahr um gute 5 Milliarden Euro entlastet. Hauptkriterium ist aber nicht, was produziert, sondern wie viel Strom verbraucht wird. Manche Fabriken ließen deshalb, so wird gemunkelt, über Weihnachten einfach die Maschinen laufen, um in den Genuss der Rabatte zu kommen. Dass Almunia dagegen einschreitet, ist völlig berechtigt. Bis zum Sommer muss die Bundesregierung reagieren, sonst könnte Brüssel Sanktionen fällen. Gabriel möchte fortan die Industrieausnahmen auf 4 Milliarden Euro begrenzen. Obwohl das nicht sonderlich ambitioniert ist, hat Almunia schon Wohlwollen signalisiert. Parallel zur Eröffnung des Beihilfeverfahrens hat die Wettbewerbskommission begonnen, neue Leitlinien auszuarbeiten, um festzulegen, was künftig als Beihilfe gilt. Der bisherige Entwurf zieht klar gegen das bisher erfolgreiche EEG. Statt garantierter Einspeisevergütung sollen Mitgliedstaaten Fördermodelle einführen, die auf Ausschreibung und Zertifikatlösung basieren. Solche Ansätze werden beispielsweise bereits in Großbritannien und Frankreich verfolgt, mit sehr mäßigem Erfolg. Die Umstellung der Förderung würde kleinere Projekte massiv benachteiligen und einer Rezentralisierung der Energieversorgung den Weg bereiten. Darüber hinaus zieht die EU darauf ab, auch Technologien, die für eine Verlängerung des fossilen nuklearen Zeitalters stehen, weiter zu fördern, darunter Atomenergie, Fracking oder Kohlekraft, CCS, also Carbon Capturing and Storage. Auch das gegenwärtig diskutierte Ausbauziel bis 2030 soll der Anteil erneuerbarer Energien auf 27% steigen, ist wenig ambitioniert, wird nicht durch nationale Ausbauziele unterlegt. Neben den Angriffen aus Brüssel fanden jedoch auch in der deutschen Energiepolitik Kräfteverschiebungen statt, die sich in Gabriels Entwurf für das EEG 2.0 widerspiegeln. Energiepolitische Kräfteverschiebung. Während vor einigen Jahren die Erneuerbaren als Zukunftsbranche galten, sind inzwischen zahlreiche Solarzellhersteller insolvent. Auch die Projektentwickler, am prominentesten ist hierbei Procon, befinden sich in der Krise. Gleichzeitig gelang es den großen Vier in Eintracht mit dem BDI, das Kostenargument ins Zentrum der energiepolitischen Debatte zu rücken und den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energie als Gefahr für den Standort Deutschland darzustellen. Das Primat der Wettbewerbsfähigkeit in der exportabhängigen BRD zeigt sich auch an dem geringen Protest gegen die völlig ausufernde Industrierabatte. Eine zweite Kräfteverschiebung erfolgte mit der neuen Regierungskoalition. In den vergangenen Legislaturperioden war das Umweltministerium, das traditionell den Ausbau der erneuerbaren Energien beförderte, für die erneuerbaren Energien zuständig. Jetzt ist die Energiepolitik mit Sigmar Gabriel ins Wirtschaftsministerium gewandert, das traditionell den fossilen nuklearen Akteuren wohlgesonnen ist. Eine dritte Kräfteverschiebung vollzog sich innerhalb der SPD. Nach dem Tod Hermann Scheers im Oktober 2010, des profiliertesten Verfechters der erneuerbaren Energien in Deutschland, wurde der Umweltflügel der SPD massiv geschwächt. Die Kohlefraktion und die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft konnte sich parteiintern zunehmend durchsetzen. 2014, das Jahr der Energiekämpfe. Allerdings ist die Umsetzung des EEG 2.0 keineswegs entschieden. Einige Landesregierungen legen sich quer. Vor allem Schleswig-Holsteins Landesregierung wendet sich gegen die Pläne, den Ausbau der Windenergie zurückzufahren. Die Ausbaupläne der rot-grünen Landesregierung in Baden-Württemberg wären mit dem EEG 2.0 nicht umsetzbar. Bayern und Thüringen fürchten um ihr Biogas und auch Mecklenburg ist skeptisch. In jedem Fall ist 2014 ein gutes Jahr für Energiekämpfe. Da wären zunächst die zahlreichen Auseinandersetzungen um Rekommunalisierung von Stadtwerken und den Betrieb der Stromnetze. Darüber hinaus gilt es, Energiegenossenschaften und den dezentralen Ausbau der erneuerbaren Energien weiter voranzutreiben. Nach dem Atomausstieg muss nun der Kohleausstieg gegen die großen vier erkämpft werden. Im vergangenen November gingen in Berlin 16.000 Menschen für eine demokratische Energiewende auf die Straße. Am 22. März wird in 7 Landeshauptstädten demonstriert und am 10. Mai folgt eine weitere Großdemonstration in Berlin. Die demokratische Energiewende in Deutschland verteidigen heißt, sie für Europa zu retten. Es gibt viel zu tun. Nun kommen wir zu unserem letzten Thema, und zwar zu dem Artikel aus der Graswurzelrevolution Gronau, Urananreicherung im Sonderangebot. Deutschlands einzige Urananreicherungsanlage in Gronau steht zum Verkauf. Und nicht nur das. Der internationale Urananreicherer Urenco soll nach dem Willen der bisherigen Anteilseigner womöglich sogar komplett die Besitzer wechseln. Damit wächst die Befürchtung, dass es zu einer im Endeffekt unkontrollierbaren Weiterverbreitung der gefährlichen Atomwaffentechnik kommt. Denn schon im April letzten Jahres erklärte der Vorsitzende der Entsorgungskommission der Bundesregierung, Michael Seiler, gegenüber der Taz, die Urananreicherung ist der einfachste Weg zur Atombombe. Anti-Atomkraft-Initiativen fordern deshalb die sofortige Stilllegung der Urananreicherungsanlage Gronau und rufen für Karfreitag, den 18. April, gemeinsam mit Friedensinitiativen zu einem Ostermarsch in der Urananreicherungsanlage auf. Bislang gehört Urenco zu je einem Drittel dem britischen und dem niederländischen Staat sowie den deutschen Atomkonzernen E.ON und RWE, die sich das verbleibende Drittel teilen. Doch nach Fukushima kündigten alle Urenco-Eigentümer an, ihre Anteile verkaufen zu wollen. Und das, obwohl die Urananreicherung laut Urenco blendend läuft und ordentlich Profit abwirft. Laut Geschäftsbericht 2013 erwirtschaftete die Urenco rund 1,5 Milliarden Euro Umsatz und machte dabei 337 Millionen Euro Gewinn. Für die bisherigen Anteilseigner fallen dabei satte 270 Millionen Euro Dividende ab. Warum wollen sich die Urenco-Eigentümer von einem angeblich so profitablen Unternehmen trennen? Die Gründe sind vielfältig. E.ON und RWE stecken bekanntlich seit Fukushima in einer schweren Krise. Beide Konzerne haben einseitig und vollkommen stur auf Atom und Kohle gesetzt. Alternative Energien waren verpönt. Stattdessen waren Laufzeitverlängerungen für AKW und neue Kohlekraftwerke das Gebot der Stunde. Die Abschaltung der 8 alten AKW in Deutschland erwischte E.ON und RWE auf falschen Fuß. Für Kohlestrom gibt es nicht mehr so viel Geld wie früher und manches Gaskraftwerk ist aufgrund der erfolgreichen Entwicklung bei den Erneuerbaren inzwischen eingemottet. RWE fuhr 2013 den ersten Verlust seit Ewigkeiten ein. Bei E.ON sieht es nicht viel besser aus. Um also aus den Miesen zu kommen, täte eine Finanzspritze aus dem Urenco-Verkauf sehr gut. Bei angepeilten 8 bis 14 Milliarden Euro für den Gesamtkonzern Urenco bleiben für E.ON und RWE jeweils 1,3 bis 2,3 Milliarden Euro. Ein Verkauf ist also attraktiv für die beiden Atomkonzerne. Ähnlich geht es der britischen Regierung, die mit den erhofften Urenco-Milliarden Haushaltslöcher stopfen möchte. Allein die niederländische Regierung ist ins Grübeln geraten, denn unter anderem im niederländischen Parlament mehren sich die Stimmen, die vor einem Kontrollverlust bei Urenco warnen, sollte ein Komplettverkauf erfolgen. Dabei hatte ausgerechnet der niederländische Finanzminister Dijsselbloem im Mai 2013 in einem Schreiben an das niederländische Parlament sogar einen Börsengang für Urenco ins Gespräch gebracht, um einen maximalen Verkaufsgewinn erzielen zu können. Diese Vorstellung ließ selbst die rot-grüne Landesregierung in Düsseldorf aufhorchen, die sich ansonsten in Gronau durch Nichtstun hervortut und nicht einmal die laxen Sicherheitsvorkehrungen bei der Freilagerung von Uran sowie bei den Urantransporten verschärfen möchte. Hedgefonds könnte man sich bei Urenco nicht vorstellen, ließ SPD-Wirtschaftsminister Duin nach Kritik der Anti-Atomkraft-Initiativen mitteilen. In den Niederlanden fand im Dezember 2013 eine Anhörung im Parlament statt, auf der es viele kritische Anmerkungen zum Verkauf der Urenco-Anteile gab. Seither wird auch erwogen, dass die Niederlande womöglich nicht verkaufen, sondern sogar zukaufen, um die Urananreicherung unter staatlicher Kontrolle zu halten. Das wiederum erfreut weder E.ON und RWE noch die britische Regierung, die sich genau wie die Bundesregierung einen schnellen und geräuschlosen Verkauf erhofft hatten. Angebote gibt es jedenfalls genug. Als aussichtsreich gelten die französische Areva, der kanadische Urankonzern Cameco sowie die japanische Toshiba Westinghouse. Aber auch Indien, ein Unternehmer aus Hongkong sowie diverse Investment- und Pensionsfonds haben Interesse angemeldet. Angeblich soll auch der ehemalige Technikdirektor der Urenco, Patrick Absen, ein Konsortium mit dem nötigen Kleingeld hinter sich haben. Wer letztlich zum Zug kommt, ist derzeit von außen kaum zu beurteilen. Areva und Cameco würden sehr gerne einsteigen. Areva hat schon ein Joint Venture mit Urenco zur Forschung und Entwicklung der Anreicherungszentrifugen, deutsche Standorte in Jülich und Gronau. So bliebe die Urananreicherung in europäischer Hand. Doch Areva hat mehrfach betont, wegen eigener finanzieller Schwierigkeiten nicht jeden Preis bezahlen zu wollen. Das wiederum macht Areva bei den bisherigen Eigentümern nicht beliebt. Aber ohne Börsengang werden E.ON und RWE wahrscheinlich finanzielle Abstriche machen müssen. Cameco und Toshiba wären sicherlich aus Sicht der beteiligten Regierungen ebenfalls akzeptabel, während Indien nicht einmal den Atomwaffensperrvertrag beigetreten ist. Und was sagt die Bundesregierung zu allem, die vor einem Deal ihren Segen geben muss? Sie schweigt so weit wie möglich, es sei denn, es gibt konkrete Anfragen der Linken und der Grünen. Obwohl die Urananreicherung so brisant ist, will die Bundesregierung nicht einmal den Bundestag beteiligen und so E.ON und RWE hinter verschlossenen Türen die Aufbesserung der Portokasse ermöglichen. Ob sich die Große Koalition hierbei in irgendeiner Hinsicht von Schwarz-Gelb unterscheidet, wird sich noch zeigen müssen. Anlass zur Hoffnung besteht nicht. Deshalb lassen die Anti-Atom-Initiativen nicht locker und organisieren auch in diesem Jahr wieder einen Ostermarsch an der Urananreicherungslage Gronau. Auftakt ist am Karfreitag, 18. April, um 12.30 Uhr vor dem Haupttor der Urananreicherungsanlage in der Röntgenstraße. Eine Besonderheit ist diesmal, dass der Ostermarsch in Gronau zugleich der Auftakt zum traditionsreichen Ostermarsch Rhein-Ruhr ist, der dann von Karsamstag bis Ostermontag vom 19. bis 21.04. zahlreiche Stationen im Ruhrgebiet ansteuert. Friedensinitiativen und Anti-Atomkraft-Initiativen fordern gemeinsam den sofortigen Ausstieg aus der Urananreicherung. Damit würde Deutschland zugleich auch die Fähigkeit aufgeben, innerhalb weniger Wochen genügend Uran für eine Atombombe anreichern zu können. Auch aus friedenspolitischer Hinsicht ist die Auseinandersetzung mit der Urananreicherungslage Gronau und der Urenco sehr wichtig. Und das war der linke Medienspiegel im April. Wir hören uns wieder am zweiten Donnerstag im Monat im Mai. Und alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blogsport.de. Tschüss.